herzlich willkommen zum Uncast Episode 100. Jawohl, wir haben es geschafft, 100 Folgen, unglaublich. Und wir haben kurz den Markus und danach noch den Mo, ja. Leider nicht zusammen, wir mussten das teilmäßig aufnehmen, aber trotzdem beide in einer Sendung, aber das kann ja gar nicht besser sein, ja. Und es geht lang und es gibt auch noch die App der Woche am Schluss, trotz allem, ja. Und deswegen sage ich jetzt, lasse ich erstmal den Markus zu Wort kommen. Ja, dann auch von mir ein herzliches Willkommen beim Uncast, bei der 100. Ausgabe, Jubiläumsausgabe natürlich. Leider nicht ganz so in der gewohnten Tonqualität von mir. Ich bin nämlich dabei, vom Smartphone aus den Beitrag kurz einzusprechen, einfach deswegen, weil ich wirklich letzte Woche zu gar nichts gekommen bin. Ich war jetzt mehrere Tage unterwegs, hatte Besuch und so weiter und so fort. Und war deswegen jetzt auch nicht mehr im Studio oben, aber natürlich möchte ich es nicht verpassen, dem Rio ganz herzlich zu gratulieren zur 100. Ausgabe, dem Mo natürlich auch, der ja lange Zeit mit dabei war. Schade, schade nach wie vor, dass er nicht mehr mit dabei ist, außer jetzt zur 100. nochmal. Ja, und ich muss sagen, ich bin nach wie vor sehr, sehr begeisterter Hörer des Uncasts, freue mich auch, dass ich hin und wieder mittlerweile auch mit eigenen kurzen Beiträgen mit dabei bin. Und ich denke mal, auch die nächsten 100 Ausgaben wird es genügend zu berichten geben, denn das Thema Android ist spannend, bleibt spannend und wird sicherlich auch in der Zukunft spannend bleiben, denn wir wissen es ja mittlerweile, Andy Rubin hat es ja gerade jetzt am Wochenende bekannt gegeben, 900.000 Neuaktivierungen von Android-Geräten jeden Tag, täglich. Das muss man sich mal vorstellen, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, und da denke ich mal, wird sich das schon auch in der nächsten Zeit lohnen, entsprechend über Android-Smartphones, Android-Tablets, über Software und etc., über die ganze Entwicklung zu berichten. Es bleibt auf jeden Fall interessant, sowohl von der Technik her, als auch natürlich ja vom Nutzererlebnis insgesamt her, Mobilfunknetze etc. pp. Ich denke mal, da werden wir sicherlich auch die nächsten Monate, die nächsten Jahre sehr, sehr viel Spaß miteinander haben. Vodafone zum Beispiel startet in dieser Woche mit neuen LTE-Smartphone-Tarifen. So großartig anders sind sie eigentlich gar nicht. Haben eigentlich hauptsächlich einen neuen Namen bekommen. Und die LTE-Option, die früher halt eine Option war, ist bei den speziellen LTE-Tarifen schon mit drin, ohne dass es billiger wird. Also insofern hat der Kunde jetzt so viel nicht davon. Aber hauptsächlich will Vodafone eine Marketingkampagne starten mit den vier jetzt verfügbaren LTE-Smartphones, also mit dem Samsung Galaxy S2 LTE, mit dem HTC Velocity 4G, mit dem HTC One XL und mit dem LG Optimus LTE. Der Samsung Galaxy S2 LTE habe ich mittlerweile auch hier als Testgerät. Ich denke mal, dass wir da vielleicht nächste Woche auch mal ein bisschen drauf eingehen können. Das HTC One XL hatte ich ja ganz kurz bereits in den Fingern. Fand ich auch sehr interessant. Dann noch als Ausblick das Vodafone Smart 2 werde ich demnächst hier haben. Das ist ein neues Einsteigergerät von Vodafone, leider noch mit Gingerbread. 237 ganz genau ist dort installiert. Das Ding fungiert praktisch als Nachfolger des Vodafone 858 Smart und soll für 99 € verkauft werden. Ist also ein Einsteigergerät, ähnlich wie das bekannte Huawei-Modell. Und insofern, ich denke mal für Einsteiger auf jeden Fall auch eine spannende Geschichte. Ist vor allen Dingen natürlich generell für die Smartphone-Welt sehr, sehr gut, dass wir mittlerweile auch Geräte in diesen Preiskategorien bekommen. Also insofern ist es eben nicht nur was für Leute, die sehr, sehr viel Geld ausgeben müssen, was mich trotz allem in dem Zusammenhang ein bisschen enttäuscht, dass ein Samsung Galaxy S3 halt preislich doch mittlerweile sehr deutlich über den 500 € liegt. Das ist zwar zweifellos ein Spitzengerät, aber ich glaube, 600 € wäre es mir dann doch nicht wert. Also dann schon wirklich eher, der Rio hat es ja letzte Woche angesprochen, auch mit Stock Android das Galaxy Nexus, weil das kriegt man mittlerweile ja schon für etwa 350 €, manchmal sogar noch ein bisschen billiger. Und das ist natürlich dann schon eine Hausnummer, wo ich sage, da kann man zuschlagen. Gut, ansonsten wäre es das für heute von mir. Ist diesmal ein bisschen kürzer ausgefallen, aber wirklich auch zwischen Tür und Angel entstanden. Nächste Woche dann vielleicht wieder ein bisschen mehr, je nachdem, wie ich mit den Testgeräten durchkomme. Und ansonsten schauen wir mal weiter. Alles Gute, Rio, für die nächsten 100 Ausgaben. Und ich denke mal, gelegentlich werde ich sicherlich auch weiter mit dabei sein. Vielen, vielen, vielen Dank, Markus, für die netten Worte. Und ja, die 200 ist angepeilt. Ja, ganz fest sogar. Ja. Und ja, ich kann nicht genug betonen, wie schön ich es finde, dass die Hörer so treu bleiben und den Uncast so lange schon verfolgen. Manche sind schon von Anfang an dabei. Ist ganz spitze, finde ich das. Und ja, das ist auch das, was mich immer motiviert, immer weiterzumachen. Und jetzt kommen wir zu dem aufgezeichneten Part vom Mo und mir, den ich bereits am Samstag in Abend aufgenommen habe. Und ja, dann würde ich sagen, wir gehen gleich rein. Ja, Wahnsinn, Folge 100. Und ich bin so froh, dass ich heute zur Jubiläumssendung wieder den Mo begrüßen kann. Hallo, hallo, hallo. Hallo Rio, grüß dich. Lang nicht mehr gehört, beziehungsweise schon gehört, aber nicht im Podcast. Und naja, ich habe mich von dir überreden lassen, hier die 100. Folge mitzugestalten. Und ich bin ja überhaupt nicht mehr up to date oder nicht wirklich. Zumindest mal nicht so wie du. Und mal schauen, was du mir hier so ein oder andere neue Geschichten erzählen kannst. Und was wollen wir noch tun? Über alte Zeiten reden natürlich, ne? Ja, ich glaube, viel Neues würde ich gar nicht sagen, ja, sondern im Gegenteil, das was Altes, ja, so mal zurückbesinnen, ja. Immerhin, klar, du hast ja bis zur Folge 84 hast du noch mitgemacht. Ja, bis 84 Folgen, das ist gar nicht zu glauben. 84 Folgen, wow. Ja, ne, genau. Und ja, da haben wir vieles, vieles, wo man sich dran zurückerinnern kann. Ich habe auch mal jetzt hier den Start der allerersten Folge, den habe ich schon rausgesucht, ja. Und den können wir uns vielleicht mal anhören, ja. Oh, da bin ich mal gespannt. Ja, schieß mal los, da gibt es bestimmt den einen oder anderen Lacher. Ja. Jo, herzlich willkommen zum Uncast, die allererste Folge, jawohl, mit Rio und Mo. Hallo Mo! Ja, hallo Rio. Und gleich mal vom Anfang an weg, ja, damit das schon mal abgehakt ist, vielen herzlichen Dank an Zero Project mit dem Titel Infinity, denn das ist die Musik, die wir verwenden für das Intro und das Outro, das ihr später hören werdet. Ich finde, ich habe das Lied gehört und habe gesagt, das müssen wir nehmen. Ja, das müssen wir nehmen. Ich habe den Mo erst gar nicht gefragt. War das schlimm, Mo? Nein, aber es möge die Macht mit ihm sein. Gut, also, der hat sogar ein tolles Video dafür gemacht, für dieses Lied. Das nennt sich, wie gesagt, Infinity. Und alle seine Tracks sind im hochwertigen Ogvorbis-Format auch zum Downloaden. Und das Ganze ist veröffentlicht worden unter einer Creative Commons License 3.0 bei SA. Das heißt, mit derselben Lizenz darf man das Ganze frei weiter verbreiten. Das ist ja schon mal was. Ne? So, und jetzt, ne? Uncast. Ja, was machen wir beim Uncast? Ja, na, was machen wir da wohl? Wir diskutieren jetzt wahrscheinlich erstmal 40 Minuten drüber, ob man das jetzt Uncast oder Endcast ausspricht. Ja, ist nämlich vollkommen Wurst. Also wir versuchen euch hier News und Informationen näher zu bringen über das über die Android-Szene. Und ich würde mal sagen, da fangen wir gleich an damit. Ne? Dann verschwenden wir hier gar keine Zeit dafür. Ja. Mo, willst du anfangen mit dem ersten Thema oder soll ich? Ja, gerne. Also als allererstes möchte ich alle Zuhörer oder Zuschauer begrüßen. Das ist unser erster Sendetermin heute und ich habe mich tierisch drauf gefreut die ganze Woche. Ich habe eine Applikation ausgesucht, die ich euch näher bringen möchte, die mich wahnsinnig interessiert hat und auch extrem inspiriert hat. So, da blende ich mal raus. Also ja, das war der Start der allerersten Folge. Uncast-Folge, ganz genau, richtig. Haha. Und wir hatten da als Themen so geniales Hand. Du hattest jetzt gleich am Anfang A World of Photo vorgestellt. Ja, ja, richtig, genau. Mhm. Dann hatten wir noch AppBrain gezeigt, also so ein, ja, sagen wir mal, ein alternativer Zugang zu dem Marketplace. Dann haben wir über die Android-Tablet-Flut gesprochen und über so ein System Paid App-Ledge. Das heißt, dass wenn man Apps kauft, dass man das auch zeigen soll, ja, und hier Twitter-Nachrichten verschicken soll, um eben genau das zu tun mit so einem Hashtag Paid App Pledge. Ja. Also, es war eine schillernde erste Folge auf jeden Fall. Und das Interessanteste fand ich eben, dass den ersten vollständigen Satz, den du gesagt hast, war: Möge die Macht mit ihm sein. Genial. Ja, vor allen Dingen and. Ja, wichtige Sachen, die geklärt werden mussten. Ja, ja, was man hier auch jetzt mal ganz klar sagen muss, ein großer Bestandteil vom Endcast, dürfen wir nicht vergessen, ist das Musikstück am Anfang und am Ende, was wir ja auch hier in der allerersten Folge schön gepriesen haben. Genau. Und noch das Gleiche. Genau, und da sollte man auf jeden Fall sagen, ja, das gehört dazu. Ja. Das ist inzwischen schon eins der Markenzeichen. Ja, richtig. Ich habe tatsächlich vor ein paar Folgen hatte ich tatsächlich vergessen, die Musik einzubinden. Ja, und habe einfach losgelabert ohne Vorspann, und da waren einige sehr irritiert darüber und haben das schade gefunden, dass das einfach so losgeht. Ja, das geht ja aber auch gar nicht. Wie gesagt, ja, Bestandteil. Ich hab's ist vergessen, Bestandteil. Ja, unglaublich. Das war mal wieder Stress hier. Wenn man überlegt, die allerersten Apps, die wir da vorgestellt haben, dass die inzwischen schon ein absolut alter Hut sind. Ja. Und inzwischen man darf nicht vergessen, was hatten wir denn für Betriebssysteme damals drauf? Also, ich kann mich erinnern auf meine Motorola 2.0 Update auf 2.1. Da hatte ich, glaube ich, gerade 2.1. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich hatte da noch das G1 in Benutzung. Da hatte ich tatsächlich. Ah, stimmt, da warst du ja total neidisch auf das Motorola. Genau, ja. Wie sich die Zeiten doch so ändern, ne? Aber übrigens, in der zweiten Folge haben wir drüber geredet, wie viel Handys pro Tag freigeschaltet wurden. 160.000 Android-Handys pro Tag. Ja, die Sensation. Und heute sind es 850.000, mehr als 850.000 pro Tag. Es hat sich doch einiges getan in der Zeit, ja. Ach, was sind denn schon 850.000 Handys? Ja. Das ist doch gar nichts mehr. Heute ist das Handy ja der Ersatz geworden für den Computer, und jeder hat ein Handy es geht gar nicht mehr ohne. Smartphones, überall nur Smartphones. Mhm. Und also ich bin der Meinung, das sollte jetzt damit aufhören, fertig so. Wieder Handys, so alte Knochen, du kennst ja noch den Nokia-Knochen, ja? Den alten Nokia-Knochen raus und auf die ganzen Smartphones mal verzichten, weil die machen uns das Leben ja viel, viel zu einfach. Ja, genau. Ja, und die nicht meiner Meinung sind, ja, die sollen sich das andere Ding kaufen. Na. Das mit dem, sag ich nicht. Übrigens, die allererste Folge wurde gesendet am 18. Juli 2010. Und damit man auch mal so von der Zeit her so eine Idee bekommt. Ne? Ja, ich bin 2 Jahre älter, ist doch klar. Ja, also da ging es ja wirklich los dann damit, ja. Und die Folgen, die rasselten dann nur so runter, haben uns immer wieder gewundert, wie schnell hier ruckzuck die Folgen sich aufgetürmt haben. Ja, mit einer Stunde pro Folge, also 100 Stunden kriegen wir dann heute voll. Das bedeutet sogar, ja gut, nicht ganz, wir haben sogar noch ein paar Mal kräftig überzogen. Wahrscheinlich machen wir heute schon die 101. Stunde oder so. Ja. Ja, also es war auf jeden Fall immer länger als eine Stunde oder fast immer länger als eine Stunde. Und Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Sendematerial. Das sind etliche Gigabyte, die ich auf der Platte habe. Ich habe noch alle Folgen natürlich archiviert, ganz klar. Und es sind übrigens auch alle Folgen, wer daran interessiert ist, alle Folgen sind immer noch abrufbar unter uncast.net, cast.com und auch dort die gespeicherten Ork Vorbis Versionen bei archive.org sind alle vorhanden. Wo nicht mehr alle vorhanden sind, ist auf dem Mivio, was wir mal genutzt haben, da war die MP3-Version drauf und die haben dann irgendwann, letztes Jahr war das, glaube ich, einfach abgeschaltet, unseren Uncast. Ja, und dann mussten wir ja alles umswitchen, ja, alles umstellen und haben das dann auf Archive.org gemacht. Ja. Genau. Ich weiß, wir waren schon ziemlich, ich sag's mal ganz böse, Kraftausdrücke, angepisst. Ja. Ja. Weil wir dachten eigentlich so, das war's, jetzt ist endgültig alles weg, aber die MP3s hatten wir ja noch alle. Ja, oder ja. Oder zumindest klar. Mal die Audio-Files. Video-Files sind halt jetzt leider mehr oder weniger verloren gegangen. Genau. Was sehr, sehr schade ist. Nee, die Video-Files bei Mivio.com, die sind natürlich nicht mal abrufbar, klar. Wir haben da aber einige Live-Aufnahmen noch bei archive.org hochgeladen dann. Ja, also da hatten wir auch noch reagiert. Ja, und die kann man auch noch abrufen. Und alle Ork Vorbis-Versionen, wie gesagt, sind ja vorhanden, weil die eben nicht bei Mivio hochgeladen wurden. Ha. Da fällt mir gerade was ein, Rio. Ja? Du hast doch vor, ich weiß gar nicht, 2, 3 Sendungen hat irgendeiner mal den Vorschlag gemacht, hey Jungs, warum spendet ihr mal nicht was für den Endcast? Ja, jetzt allein auch, um ein bisschen vielleicht das Equipment zu verbessern. die 100. Sendung, das wäre doch jetzt was. Vielleicht sollte man doch eine Sammlung machen, eine DVD, ja, klar. Wo alles drauf ist. Und ja, so als Spendegeschenk schicken oder so. Ja, dann wird wahrscheinlich das Spendengeschenk teurer sein als die Spenden, die man bekommt. Oh. Ach, das glaube ich nicht. gut, ich weiß nicht, ob man das realisieren können. Wird ja schwierig werden, sag ich mal, mit der DVD zu erstellen und so. Vor allem, weil es eben so viel Material ist, was vorhanden ist schon. Ja, so geht das. Aber es war immer recht heftig. Und ich guck hier im Hintergrund auch schon mal so in den Archiven so rum, was da noch so war. Ja. Da dieses Ganze, was da angefangen hat, mit den Klagen beispielsweise, wo sich das alles so die Patentpolka, meinst du? Ja, genau, die Patentpolka, ganz genau. Wo es dann so anfing, ja, langsam. Ja, das ist natürlich ein Wort, das so ein bisschen auch Kreise gezogen hat. Und das ist ein Wort von mir, gell? Da bin ich ganz stolz drauf, ja? Ja, doch. Also ich weiß, ein Patentpolka, das wurde da noch weiterhin verwendet. Ob mir allerdings die ersten waren, das weiß ich nicht. Hier ist auch wieder zum Beispiel bei der Folge 33 Neues aus der Klagepolka. Da haben wir sogar noch einen Schreibfehler drin. Xoom und Catcher im Visier. Entschuldigung, Xoom und Chacha im Visier. Ich habe das nicht auseinandergeschrieben. Ich habe hier Schreibfehler drin. Fehler, aus denen wir aus denen du mit Sicherheit auch gelernt hast. Ja, klar. Und ja, die Frage ist Endcast besser geworden? Ich sag ja immer noch Uncast, ja. Sag immer Uncast. Ja, stimmt, Android. Aber ja, gut, Android, ja, wie man, ja. Könnte man jetzt wieder die alte Diskussion hochleiern Wir führen die Diskussion weiter, die wir in der ersten Folge begonnen haben, führen wir jetzt zu Ende, ja. Und, na, also ist ja Wurst. Ich wollte gerade sagen, ist nicht so relevant jetzt. Ja, aber Betriebssysteme fällt mir jetzt gerade ein. Was haben wir denn so Schönes mitgemacht? Ich habe ja vorhin schon erzählt, ich habe angefangen mit 2.1, mit 2.0. Dann kam das Update 2.1, das war noch nicht so spektakulär, das waren eigentlich hauptsächlich Bugfixes. Und dann habe ich gewartet auf 2.2. Und zwar lange, wenn du dich erinnerst. Ja, das stimmt allerdings. Das und war, da warst du recht ungehalten auch. Ja, also ich bin heute noch sauer auf Motorola, deswegen, dass man mich hat so lange warten lassen, weil es war doch ein deutlicher Geschwindigkeitsvorteil nach dem Update. Und es ist übrigens jetzt noch drauf, das Gerät ist auch noch in Betrieb, das hat momentan meine Frau im Einsatz, der ich vor ungefähr 10 Minuten ein Galaxy Note versprochen habe. Und ja, vor allen Dingen, weil auch die Möglichkeit besteht, mal mit dem Stift ein bisschen was zu machen und die Größe doch so ein Zwischending zwischen Telefon und Tablet ist. Ja. Und genau das hat sich meine Frau auch gewünscht, dass man da nicht ständig wechseln muss. Und ja, unser Arkos, das kriecht inzwischen schon aus dem, oder pfeift aus dem letzten Loch. Ja. Und eigentlich, egal was ich drauf mache, ist das Gerät kontinuierlich überlastet. Ich meine, theoretisch kann man das verbrennen. Ja, ich habe nur noch Diashow auf dem Ding. Und was Neues installieren, traue ich mich schon gar nicht mehr. Weil egal was ich drauf mache, macht das Ding nur langsam. Das geht relativ schnell. Ich habe mittlerweile auch Probleme bei meinem Original Galaxy Tab 7 Zoll. Die Kindle-App, die macht da irgendwas. Also immer, wenn ich die Kindle-App gestartet habe und beende die und mache irgendwas anders, dann friert das Teil ein für Minuten, manchmal auch länger. Und dann muss ich ein erzwungener Reset machen, ja, damit ich das nochmal benutzen kann. Das ist ganz komisch. Aber ich habe ja mit Android 1.1 angefangen. Ne? Ich hatte noch Android 1.1. Ja, und ich hatte noch DOS auf meinem Handy. Nein, ernsthaft. Das T-Mobile G1, das habe ich damals gekauft mit Android 1.1. Zum Glück kam gleich danach die Version 1.5 auch auf das Gerät. Also das hatte ich nur ganz kurz, diese 1.1er-Version. Und dann kam das lange Bangen und Zittern auf, oder wann die Version 1.6 kommt, und irgendwann kam die auch, ja, und das war's dann beim G1. Übrigens, auch mein G1, mein T-Mobile G1 ist noch im Einsatz. Und zwar, auch wenn es ein zersplittertes Display hat, weil es auch schon mal runtergeflogen ist, ja, es wird eingesetzt als Uhr. Und als Uhr praktisch bei mir im Wohnzimmer steht das, ja. Und ja, zeigt dann eben kontinuierlich die Uhrzeit an, ja. Und könnte auch als Wecker noch dienen, aber ja, das ist immer zu viel Stress. Ja, also somit hat alles seine Verwendung. Ja, das Display ist zwar das Glas gesplittert, aber natürlich ist die Anzeige noch in Ordnung. Klar, schon, ist ja auch sinnlos. Und ja, das, also jede Nacht ist das Teil an und leuchtet mir die Uhrzeit ins Zimmer. Ja, das G1. Es ist unglaublich. Vielleicht setze ich auch noch ein Bild rein hier davon, ja, wo das jetzt hier steht. Ja, jetzt sag mal, bei euch muss ja dann auch ein anderes Gerät noch Einzug erhalten haben, weil deine bessere Hälfte war ja eigentlich mit dem G1 ausgestattet. Ja, genau. Ich habe ja dann das Nexus S bekommen. Das hat ursprünglich die Version 2.6.2 drauf gehabt. Dann wurde es ja auch da wieder geupdatet, bis dann mittlerweile 2.3.6. Und dann kam auch das 4.0. Und jetzt ist es so, muss man sagen, kann ich mich bis jetzt nicht beschweren, hat Google auch 4.0.4 immer noch das aktuelle jetzt drauf auf dem Nexus S. Ja, gut. Anders hat es aussehen beim Samsung Galaxy Tab. Da gab es ja lange gar kein Update. Ja, das musste man auch über dieses Keys machen. Da hat man auch sogar schon mal drüber gesprochen. Und Keys? Ja, und 2.2 war die ganze Zeit drauf, das Froyo, und irgendwann dieses Jahr erst kam 2.3.6 auf das Handy, auf das Tablet. Und ja, das war dann definitiv das, wo ich dann gesagt habe, ja gut, also das war's dann, ich kaufe mir definitiv kein Samsung mehr, wenn da nicht Nexus draufklebt. Und dann kam auch noch ein Sony Xperia Neo V ins Haus. Ah, cool. Sony Xperia auch nicht Neo schlecht. V. Und das hat mittlerweile auch das Ice Cream Sandwich 4.04. Mhm. Und das geht richtig gut ab. Ja, also es ist richtig gut gemacht. Die Oberfläche stört da sogar nicht weiter. Vor allem nicht, was die Flüssigkeit von der Bedienung her betrifft. Da gibt es ja bei den anderen Oberflächen oftmals Probleme. Aber hier war wirklich das kein Thema und es fluxt sehr, sehr gut. Ja, ja, also das sind die Android-Geräte, die im Einsatz waren und sind. Das war also deine Androidografie. Genau, richtig, die Androidografie. Ja. Eigentlich relativ wenig, wenn man das mal bedenkt. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Das war ja das, was wir auch immer gesagt haben. Hier bei uns ist halt mit dem Podcast so eine Sache. Ja. In den USA kriegen die Podcasts, wenn die solche, sage ich mal, ohne jetzt angeben zu wollen, ja, aber wenn die solche Hörerzahlen haben, wie jetzt zum Beispiel der Uncast, dann werden die dort sogar aktiv von den Firmen angeschrieben und kriegen von den Firmen Muster geschickt zum Testen und so weiter und so weiter. Aber da merkt man halt, dass wir in Deutschland sind und da ist es eben so noch nicht der Fall. Wenn da keine Redaktion hinten dran steht, dann kann man das fast schon vergessen. Ja, da brauchen wir also Vitamin B. Und da muss man geradezu flennen um die Geräte, um die Testmuster. Ja, ein bisschen schade, da müssen sich die Firmen heute noch ein bisschen anstrengen, weil wir sehen ja auch, ne, dass sich viele Leute auch dann eben in Podcasts und so informieren und dann auch festlegen, was gekauft wird oder nicht. Und ja, es sind halt Schwierigkeiten, ja, die muss man halt in Deutschland noch in Kauf nehmen, sodass man eben zum Beispiel Kurztests macht, indem man sich von diesen sogenannten Early Adopters mal kurz was ausleiht und so, aber das ist halt nicht ganz einfach immer. Ne? Naja, du darfst nicht vergessen, wir sind in Deutschland und in Deutschland ja, ja. Ist es halt eben so, hier muss man kaufen, was in anderen Ländern verschenkt wird. Nein, das will ich gar nicht sagen. Dass ja man doch, das ich sag schenkt. Das aber. Das ist bei vielen anderen Dingen genauso. Ein Testmuster, dass man leihweise mal bekommt. Klar. Ja, genau, dass man zurückschicken muss, das ist absolut okay. Geschenkt haben will ich gar nichts. Ja. Dann würde ich mich ja vielleicht noch beeinflussen lassen. Ja, ich habe das auch jetzt nicht unbedingt speziell auf das Telefon bezogen, sondern einfach nur auf die Denkweise der Unternehmen. Wie gesagt, woanders würden sie Dinge verschenken, für die sie hier Geld wollen, weil wir sind in Deutschland, wir zahlen für jeden Scheiß Geld. ist doch so. Das ist aber gut, das war jetzt wieder der notwendige Deutschland-Rant, ja, denn das ist auch sowas wie so ein Running Gag, ja, den wir von Zeit zu Zeit immer wieder gebracht haben, weil wir uns richtig geärgert haben immer und auch immer noch weiter tun, ja, weil eben in Deutschland so viel daneben läuft im Vergleich zu den anderen Ländern, gerade was eben so Technik und vor allem eben sowas wie bei Android betrifft. Ne? Wir müssen jetzt gemeinsam mal zusammen sagen Folgendes, wir sind in Deutschland. Genau. Ob 1, 2, 3. Wir sind in Deutschland. Oh Mann. Ach je. Tja, so ist es. Ja, leider hätten wir hierfür diese ganzen Outtakes, die wir mal hatten, ja, die wir ja nicht aufgehoben haben. Also ich habe die Outtakes damals immer gelöscht. Aber jetzt wären sie, glaube ich, recht witzig. Ja, das stimmt. Ich hab sie auch immer gelöscht, weil ich Angst habe, das könnte irgendwann doch mal irgendwie rauskommen. So. Ja, also wir hatten Situationen dabei. Ich meine, der Endcast war ja nicht immer unstressig. Das muss man hier ganz klar sagen. Ja. Rio und ich hatten mehr als einmal Diskussionen vor der Sendung, was die Inhalte betrifft, weil wir nicht immer einer Meinung waren, insbesondere wenn es um Konkurrenzprodukte ging. Und die Aufnahmen, die müssten wir jetzt noch haben. Ihr würdet euch totlachen. Ihr würdet wahrscheinlich sagen, wie kann man sich denn über so einen Schwachsinn streiten? Aber okay. Ja, Ja, aber zu dem Zeitpunkt waren das jetzt ganz wichtige aktuelle Sachen, ja, die essentieller Bestandteil waren von der Diskussion der Android-Szene. An eine kann ich mich erinnern. Ja, was denn? Und zwar, ich kam mit dem Thema Google TV. Und dann sind wir so dermaßen in Streit gekommen, ja, ob Google TV da überhaupt reingehört. Unglaublich. Ich glaube, wir haben eine halbe Stunde vorher gestritten. Vollkommen unnötig, weil ich glaube, wir hatten, ich weiß gar nicht, hatten wir das Thema drin? Nee, ich glaube, wir hatten es dann doch drin, ja? Ja, wir hatten es drin, wir hatten es drin. Und das sind so Momente, da erinnert man sich zurück und denkt, boah, war das ein Stress. Ja, klar. Ja, auf jeden Fall, dass sowas passiert, ganz klar. Ja, ich habe hier übrigens Stress, genau, ich habe hier gerade noch die Beschreibung zur Folge 58 drauf, vor mir, ja, und da war ich ja auf der Gamescom auch. Warst du da mit dabei? Nee. Nicht? Ich habe gesagt, ich wollte mitgehen, aber ich konnte leider nicht. Ah, so, okay. Ja, aber das ist ein gutes Thema, wenn du dieses Jahr gehen solltest, ja? Und es trifft vielleicht einen Tag, wo ich mir frei nehmen kann, bin ich dabei. Ja, das ist immer schwierig, ja. Aber auf jeden Fall, auf der Gamescom 2011 war das, ja, da waren dann auf einmal, 2010 war es noch gar nicht der Fall, aber 2011 waren dann jede Menge Android-Handys vertreten davon. Ne? Und auch da haben wir übrigens in der Folge wieder die Patent-Polga-Grafik mal verlinkt. Ja, wer wen verklagt und so, ne? Ich glaube, da ist gar nichts mehr zu erkennen vor lauter Verbindungen. Also da war glaube ich, jede kleinste Firma, noch so unbekannt, hatte irgendeine Klage gegen alle laufen. Also es war irgendwie genau. Sehr chaotisch, ja. Genau. Und dann war wieder so ein Fall, das war auch typisch, ja. Oft hatten wir Sachen, die wir gerne gespielt hätten oder so, aber wir können das halt nicht, ja, konnten das nie machen wegen den Copyright-Sachen. Das wurde immer noch viel schlimmer. Weil so richtig gut zu der Folge hat damals zum Beispiel gepasst, es wird Al Yankovic als Suya. Ja. Ja. Aber verlinkt ist es, weil der Weird Al, der hat nämlich dem ist das relativ egal, ist ja auch seine Musik, ja? Und der hat die nämlich auch kostenlos veröffentlicht auf seiner Website und deswegen kann man da durchklicken. Ja? Wirt Al Yankovic dürfte ja noch Begriff sein. Die CD gibt es übrigens auch zu kaufen, das ist auch, wie heißt die nochmal? Nerdy. Heißt die nicht Nerdy? Nein, Why the Nerdy war ein Lied davon, glaube ich. Jetzt, meine Güte. Ach, hieß das White and Nerdy? Okay, das Nerdy. Das Album hieß Straight Outer Linwood. Straight Outer Linwood, genau. Richtig. Da waren noch andere interessante Lieder drauf, wie zum Beispiel Virus Alert. Ja. White and Nerdy, Virus Alert und I'll Sue Ya. Genial. Ja. Genial. Aber zum Thema, was mir auch gerade einfällt, weil du sagst Virus, ja, zum Thema Virus, ne? Ist auch ein Grund, wieder den alten Knochen rauszuholen von Nokia. Ich kann es nur noch mal jedem empfehlen, den Knochen rauszuholen, weil heute ist alles verseucht. Maps ist verseucht, Mail ist verseucht, ja. Alle Apps der Welt sind verseucht. Und ich bin noch nie die Nutzung eines Handys, ja, die bringt einem die Zehennägel zum Schmelzen und die Welt geht unter. Genau, so ist es. Ach, auch das hat ja Weird Al Yankovic gesungen, ja, was alles passiert. Wegen dem Virus und hat sich darüber natürlich lustig gemacht. Ja. Wenn er nicht sofort die Nutzung aller Smartphones einstellt, dann geht im Dezember diesen Jahres die Welt unter. Ihr seid schuld, wenn die Maya-Prophezeiung, ja, wahr wird, ja, wegen euren Handys, wegen dem Virus auf euren Handys, ja. Ja, genau. Man muss den Anteil an Konkurrenzprodukten so weit senken, ja, dass Android bei 98% ist und schon bleibt die Welt gesund. Ansonsten geht alles unter. Ich muss sagen, ich bin ja nie reingefallen auf diesen, auf diese Paranoia, die da gemacht wurde mit den Viren auf Smartphones. Und in welcher Folge war das nochmal, in dem auch der Chris DiBona oder wo ich dann darüber geredet habe, dass Christy Boner auch ganz klar gesagt hat, dass diese Anbieter von dieser Sicherheitssoftware und Antivirus-Software für Android und auch für andere Smartphones, dass das Scharlachtane sind und dass man, dass die Leute sich schämen sollen, für so eine Firma zu arbeiten, für solche Firmen zu arbeiten. Das hat er klipp und klar gesagt, ja, wörtlich. Ja gut, ich meine, du darfst jetzt natürlich auch nicht sagen, es gäbe überhaupt gar keine Gefahr. Nein, also es gibt schon Gefahr, nur nicht in den Dimensionen, wie sie im Allgemeinen verbreitet werden, ja? Nein, ich glaube, da hat man schon mal drüber diskutiert, damals in der entsprechenden Folge des und da gab es nämlich auch dieses Problem. Was für eine Folge war das nochmal? Moment, ich sag es gleich, da kann man sich nochmal das Ganze anhören. Das war die Folge 71, ja. Und ich kann da nur dem Chris de Boner, das ist also der Chef von der Open Source Abteilung bei Google, ja, nur voll und ganz zustimmen. Es gibt keine Virusbedrohung momentan, die man ernst nehmen muss. Auf keiner der drei Plattformen Android, Rim oder iOS, ja. Da muss ich selbst Apple mal in Schutz nehmen. Es gibt keine Virusbedrohung bei diesen drei Plattformen. Und er sagt, Ich lese jetzt einfach mal im englischen Original vor, das habe ich ja auch da in dem verlinkten Artikel dann zitiert. Yes, virus companies are playing on your fears to try to sell you bullshit protection software for Android, RIM and iOS. They are charlatans and scammers. If you work for a company selling virus protection for Android, RIM or iOS, you should be ashamed of yourself. Wortwörtlich hat er es gesagt. Und ich konnte da nur zustimmen und das hat auch vielen aus der Seele gesprochen, was da so konstruiert wurde, ne? Weil die Mehrzahl übrigens der Viren, die da angeprangert wurden, wurden übrigens von den Firmen selbst entwickelt und funktionierten nur in theoretischen abgeschlossenen Systemen und wurden nie, haben sich nie verbreitet in der normalen Benutzung. Ja, also es waren quasi Testviren, die von diesen Firmen entworfen wurde, um zu zeigen, was eventuell möglich wäre. Allerdings weiß man ja, dass die normalen Bedingungen da eben nicht übereinstimmen. Ja, also das war zum Beispiel ein sehr wichtiges Thema, wo ja immer wieder, bis zum heutigen Tag übrigens noch auftaucht, immer wieder in den Medien. Klar, das ist natürlich auch gefundenes Fressen für die verschiedenen Konkurrenzseiten, ja, die dann schreiben, boah, hier wieder ein Virus für Android, boah, jetzt geht die Welt unter. Zack. Natürlich geht die Welt unter. Ja. Im Dezember diesen Jahres. Ja, ja, klar. Ja, da muss ich aber die Leute enttäuschen, die meisten werden im Januar dann trotzdem noch ihre Lohnsteuer zahlen müssen, müssen trotzdem noch arbeiten gehen und so weiter. Ja. Oh. Rechnet nicht damit, dass die Welt im Dezember untergeht. Könnt ihr nicht drauf hoffen. Ja. Im Dezember war dann übrigens 2011, ja, war dann der 26. Dezember. Da ging die Folge online. Ja, das war so. Da haben wir keine Feiertage gekannt, ja, und haben da auch am 26. noch den Uncast gemacht. Ja. So, unglaublich. Ja. Ja. Unglaublich. Yep. Ja, und dann, also irgendwo, Rio, muss ich doch sagen, es war teilweise zwar eine anstrengende, aber auch eine schöne Zeit. Mhm. Ich erinnere mich gern zurück. Also ich meine, auch wenn ich heute jetzt den Podcast nicht mehr produzieren möchte, erinnere ich mich gern an die Zeiten zurück. Und es war schon echt spannend, was da teilweise abgelaufen ist. Ja, das kann man sagen. Ja. Und man muss hier auch ganz klar sagen, auch die nachfolgenden Sendungen nach meiner Zeit von dir sind ausgezeichnet produziert. Und auch die Themen waren immer sehr, sehr gut und ausgewählt. Also ich kann nur sagen, der Endcast muss auf jeden Fall weiterlaufen. Und deine Fangemeinde wird sicherlich auch immer größer werden. Und ich finde es ja trotzdem schade, dass du nicht mehr mitmachst. Ne? Aber du hast natürlich, klar, das... Ja gut, ich hatte meine Gründe, das weißt ja, du. Genau. Ich habe meine Schwerpunkte da haben wir ja auch, wieder woanders hin verlegt. Genau, da haben wir ja auch lange drum herum gemacht und dann erstmal, dann doch hast du doch noch weitergemacht eine ganze Zeit lang, obwohl du ja schon vorher aufhören wolltest. Und ja, dann hast du ja aber gesagt, dann nee. Übrigens, hier habe ich noch was, das muss ich noch erwähnen. Ja, Folge 23, das müsst ihr euch nochmal angucken. Mo's Unboxing Video vom Arcos 10.1. Ach, das ist ja schon gar nicht mehr wahr. Ja, das ist schon gar nicht mehr wahr. Das müsst ihr. Das ist das Gerät, was ich vorhin erwähnt habe, wo aus dem letzten Loch pfeift. Ja, genau. Aber eins der ersten bezahlbaren Tablets. Ja. Welches auch funktioniert hatte. Also wenn ich damals dran denke, an das allererste, welches ich gekauft habe und gleich wieder zurückgebracht habe. Ach, wie hieß das nochmal? Das war ein Motorola, ach Gott, wie hieß denn das nochmal? T100 oder so ähnlich, ne? Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Bezeichnung war. Auf jeden Fall war das so grottenschlecht, dass ich es gleich am nächsten Tag zurückgebracht habe. Mhm. Und das Arcos hat wenigstens funktioniert. Weißt du eigentlich, dass das Video, das du da gemacht hast, 16.514 Mal angeschaut wurde? Ja, ja, das habe ich schon gesehen. Und die Kommentare. Das ist der Hammer. Ich glaube, viele von denen haben nicht so kapiert, dass es das alte Modell ist. Ja, ja, genau. Vor 3 Wochen hat zum Beispiel jemand geschrieben, this thing is rubbish, the quality is terrible, we'll never buy any Arcos product. Ich meine, vor 3 Wochen, hallo, ich meine, das Ding, das gibt es ja schon gar nicht mehr, ja. Und was lernen wir wieder daraus? Die Leute können einfach nicht lesen. Oh Mann. Vielleicht sollte ich mal einen Kommentar dazu schreiben. So, dass jemand mal auf das Einstelldatum mal gucken soll. Ja. Das Veröffentlichungsdatum ist, wann nochmal? Du hast eben gesagt, Der 19. Dezember 2010. Am 19. Dezember 2010. Das Video, genau, ja, das Video. Die Leute sind doch krank, jetzt solche Kommentare dazu abzugeben. So nach dem Motto, da ist ja ein ganz altes System drauf. Das will ich aber gar nicht. Ja. Oh Mann. Natürlich ist das Ding jetzt total am Müll. Ich meine, das hat seine Zeit hinter sich damals, als es rauskam, war das gar nicht schlecht. Das war gar nicht schlecht. Ja, ich weiß, du warst neidisch wie die Sau. Ja, ja, genau. Ich hab, hatte ich Galaxy Tab noch nicht. Doch, ich meine, du hattest es schon. Hatte ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das kann auch sein, dass ich da jetzt was durcheinander bringe. Ja. Aber was auf jeden Fall ein 10,1 Zoll Tablet, da war schon ein gewisser Neid dabei. Nee, du hattest es noch nicht. Ich hatte es noch nicht, nee. Das kam dann kurze Zeit später. Ja, ich wollte dann nämlich erst noch warten, was Samsung rausbringt. Da haben die ja dieses 7 Zoll Tablet rausgebracht. Und dann habe ich mir das auch geholt mit einem Vertrag. Das ist unglaublich. Den habe ich heute noch, den Vertrag. Ja. Und das hat damals, ich glaube, 100, nein, Quatsch, ich weiß es nicht mehr, kann es nicht mehr genau sagen. Es war jedenfalls noch teuer genug. Irre auf jeden 199 war es, glaube ich. Mit Vertrag. Mit 2-Jahres-Vertrag, genau. Aber mein Vertrag ist übrigens auch vorbei endlich, mein Vertrag mit D2 und dem Motorola. Und ich habe mir auch geschworen, ich werde keinen Vertrag mehr machen. Das gebe ich mir nicht mehr. Vor allen Dingen nach dem, was Vodafone da abgezogen hat. Also das ist der Hammer. Echt der Hammer. Hingegangen, automatisch die Karte umgewandelt in eine Call-Ja-Karte, obwohl ich das gar nicht wollte, weil das läuft ja dann weiter auf meinem Namen. Mhm. Und ohne Absprache einfach solche Sachen gemacht. Mhm. Und genervt haben sie. Also die haben so genervt mit der Anruferei, dass ich dann die Nummer komplett gesperrt habe. Und dann haben sie mich natürlich nicht mehr erreicht, weil das Handy hat ja dann nicht mehr reagiert auf die Nummer. Ja. Und irgendwann kam nur so eine ganz genervte SMS. Also jeden Tag mindestens zwei SMS, wir konnten sie nicht erreichen. Und dann irgendwann eine ganz genervte SMS. Ja, ja, ihr Vertrag ist jetzt aber gekündigt zum so und so vielten. Und dann kam auf einmal Post. So, sie haben jetzt eine Kolja-Karte. Und da war die gleiche Nummer drauf. Ich so, wie? Naja, ne, ich meine, das ist meines Erachtens sehr grenzwertig, gesetzesmäßig. Weil ich habe niemals einen Vertrag unterschrieben, dass ich das überführt haben möchte in eine Kolja-Karte. Na, ist ja auch kein Vertrag in dem Sinne. Ne? Aber ja, ist, gut, aber ich habe eine weiterlaufende Karte auf meinen Namen, auf mit der Nummer, ja, auf mich registriert. Und das will ich eigentlich nicht. Weil damit haben die natürlich das die Möglichkeit, meine Daten weiter frei zu verwerten. Das können sie ja eigentlich nach der regulären Kündigung nicht mehr. Aber da ich nichts unterschrieben habe, wenn irgendwas kommen sollte, dann kann ich nur sagen, können die sich warm anziehen. Tja, das ist halt so eine Geschichte. Aber so ist das, ja. Dann ich versuche gerade hier krampfhaft rauszufinden, wann ich das Galaxy Tab bekomme, aber ich kann es nicht sehen. Das war damals. Damals, genau. Da, irgendwann da so. Ja. Aber jetzt brauche ich deine unendliche Kenntnisse im Google Play-Universum. Oh, okay. Ich suche nämlich eine sogenannte Talker-App. Eine Talker-App, ja genau, es gibt für kranke Menschen, ja, die nicht sprechen können, gibt es für PCs, gibt es Software, die Symbole anzeigt, die in verschiedenen, sage ich mal, Ebenen hin und her geschaltet werden können, die man dann auswählt und wenn man die ausgewählt hat, dann damit ganze Sätze sprechen kann. Also das nennt sich Talker. Man hat halt so kleine Symbole, wie ich und du und was weiß ich, Zoo und hier und bla bla bla. Und dann kann man das so zusammenstellen, was man sagen möchte und schießt dann mehr oder weniger ein Wort ab. Und ja, dann wird es gesprochen. Und ja, sowas suche ich. Hab bis jetzt allerdings noch nichts gefunden. Es gibt auf dem PC Software für sowas, aber wahnsinnig teuer. Also sehr, sehr teuer. lizenztechnisch bekommt man das auch nicht ohne Gerät. Also man muss dann ein Gerät auch bei denen kaufen. Und wir reden hier von Summen, die sind unglaublich. Also ich sag so 5.000 Euro aufwärts. Boah, Wahnsinn. Richtig. Und ich habe mir gedacht, eigentlich ist es ja vollkommen schwachsinnig, weil ich kann ja ein Tablet nehmen, ein Android-Tablet, und es gibt ja bestimmt irgendeine App, die das leisten kann. Aber ich finde keine. Nee, also muss ich aufpassen. Da habe ich jetzt nichts irgendwie. Da habe ich jetzt irgendwie nichts gesehen davon. Nichts, gar nichts. Letztendlich ist es eine Erweiterung von irgendwelchen Bilder, Musikeffektteilen. Da gibt es ja Tonnen davon, ja. So nach dem Motto: Klick mich und du hörst einen Furz oder so. und das halt erweitert auf, sag ich mal, mehrere Ebenen mit Funktionen. Ja. Nee, aber da muss ich sagen, da kann ich nicht mit ihnen. Ich habe da auch noch nie geguckt danach. Da müsste man wirklich mal nachforschen. Und vielleicht, ich bezweifle auch, dass es da schon was in der Form wirklich gibt. Vielleicht wäre das auch mal ein Aufruf an die Entwickler, sowas zu machen. Es gibt da sicher Nachfrage. Klar, ich meine, man wird damit nicht in die Top 10 der meistverkauften Apps reinkommen. Oh, da wirst du dich vergucken. Also aber ich glaube, man kann damit. Nee, aber ich glaube nicht, dass das 20 oder 30 Millionen Leute sich das so runterladen werden. Um da reinzukommen, brauchst du schon ein paar Millionchen Downloads. Aber denke, dass sich da trotzdem ein gewisses Geld verdienen lässt. Ja, ja gut, weil ich meine. Selbst wenn die App noch relativ günstig ist, ja, kann man trotzdem wesentlich mehr dafür verlangen als jetzt für eine normale 0815-App. Ja, lass die mal 20 Euro kosten, dann ist es im Vergleich zu dem, was solche, sage ich mal, PC-Lösungen kosten, ein Witz. Ja. Und genau. Wenn dann, ich sag mal, 100.000 Menschen das kaufen, ja. Dann kannst du dir mal ausrechnen, dass es sich gelohnt hat. Auf jeden Fall, ja. Und man müsste halt eine Demo machen, weil die Leute müssen probieren, das geht anders nicht, weil gerade so Sachen muss man nämlich ausprobieren, ob die Person, die das nutzen möchte, auch mit klarkommt. Deswegen aber eine Demo gemacht und dann halt eben meinetwegen 20 Euro verlangt. Das ist, oder meinetwegen, man wird auch 30 dafür zahlen, ja. Mhm. Einfach so eine App, wo man Bilder benutzen kann, um Sprachsätze zu bilden, beziehungsweise mit dem man auch die Möglichkeit hat, den Bildsatz zu erweitern. Das ist ganz wichtig. Mhm. Wenn man sowas macht, und dann ist man ein gemachter Mann. Die großen Firmen, ich hab nämlich gefragt, also die Hersteller von solchen sogenannten Talkern, heißen die Geräte, die wollen das ja nicht, dass sowas überhaupt rauskommt auf Android, weil dann kann man halt eben für einen ganz stinknormalen PC, der ein bisschen anders aussieht, keine 5.000 Euro mehr verlangen. Ja, genau. Sondern man kauft sich dann halt ein Tablet für 600-700 Euro mit einer hohen Leistung und macht dann so eine App drauf. Mich würde es ja nicht wundern, wenn es dafür irgendein Patent gäbe, dass man das gar nicht machen kann. Warum soll es ein Patent auf Bilder, die man anklickt und Töne erzeugt? Ich weiß nicht, ob man da ein Patent drauf kriegen kann. Oh, ja, Apple hat ein Patent bekommen für den Bildschirm zu entsperren, wenn man eine Grafik von links nach rechts zieht. Also das ziehen wir jetzt bei Android von unten nach oben. Das ist kein Witz, das ist tatsächlich so. Das war ja groß in der Diskussion und deswegen wurden ja sogar schon Geräte auch zurückgehalten von der Einfuhr. Und das hat Apple patentiert bekommen. Und ich denke, wenn das patentierbar ist, dann ist so eine Bedieneroberfläche eine komplette durchaus möglich, dass sich das so eine Firma patentieren ließen. Wenn das so große Firmen sind, wie du sagst. Vielleicht gibt es ja auch deswegen sowas nicht für Android oder eben etwas, sag ich mal, günstigeres in dem Bereich. Weil eben diese Patente von ein paar Firmen gehalten werden und die dann eben dafür sorgen, dass es eben nichts Günstigeres auf dem Markt gibt. Das wäre ja nicht das erste Mal. Ja. Schlimm, ne? Also wenn es keine Patente gibt, liebe Android-Entwickler, lasst euch doch mal dazu hinreißen, so eine App zu machen. Wird, wie gesagt, zwar keine Top-10-Verkaufszahlen, aber ihr könnt damit trotzdem doch einiges an Geld machen, weil die Leute sind da ziemlich dankbar für sowas, wenn die sowas bekommen könnten. Ganz ehrlich, wenn ich Dalvik könnte, wäre ich schon dabei, das zu machen. Ja, wenn das mit dem Dalvik geht, vielleicht muss man sogar nativ programmieren, aber letztendlich ist es ganz simpel. Du hast ein Bild, hinter dem Bild wird ein Sound zugeordnet. Mehr ist es eigentlich nicht. Dieser Sound ist halt eben Sprache. Man fügt halt mehrere Bilder zusammen und die ergeben einen Satz, der gesprochen wird. Der Satz muss ja nicht unbedingt von der Sprachsynthetik perfekt sein. Es geht ja nur darum, dass man versteht. Also wichtig sind die Symbole halt, ne? Genau, dass man ein Symbol hat für, weil ich meine, es geht ja darum, solche Software anzubieten, auch für Menschen, die noch ganz jung sind, also für Kinder, die halt eben vielleicht noch nicht lesen können. Und deswegen halt eben Symbole. Und du hast halt ein Symbol, das bedeutet ich, also ich, dann hast du ein Symbol, möchte was haben, also möchte, und ein Symbol, meinetwegen, für Eis. Also kann das Kind dann sagen, ich möchte ein Eis. Das geht dann den ganzen Tag so, ich möchte Eis, ich möchte Eis, ich möchte Eis. Ich möchte zum Beispiel. Nein, das muss man sich vorstellen, für Menschen, die nicht sprechen können und auch, man muss mal so sehen, die meisten Menschen ohne Behinderung können keine Gebärdensprache. Wie teilt sich so eine Person mit? Es gibt nur die Möglichkeit, halt entweder was zu benutzen, was sprechen kann. Ja, oder es aufzuschreiben. Nur wenn es ein Kind ist, dann ist halt nicht so mit Schreiben. Also ist sowas schon eine Software, die durchaus doch einen großen Absatz finden könnte. Mich würde es ja mal wirklich interessieren, wer diese Software von Stephen Hawking programmiert hat. Diese Sprachsynthese. Ja, der hat ja ein ganz komplexes System. Der kann ja wirklich richtig komplexe Sätze und so weiter damit bilden. Ja. Die Eingabe ist aber eben nicht durch eine Tastatur. Das wäre ja einfach, man tippt einen Text ein, dass das man sagen soll, aber das geht ja nicht, ja, weil er die motorischen Fähigkeiten dazu nicht mehr hat. Und dann tut er das, ich wenn ich das richtig höre, teilweise sogar mit dem Mund über so einen Joystick und so weiter bedienen, ja, aber kann damit richtig komplexe Sätze formen. Und es würde mich wirklich mal interessieren, was das für eine Software ist. Ich muss das mal recherchieren. Die Software heißt Semigator oder so ähnlich. Kennst du das? Ja, nee. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, aber nee, das ist es nicht, ist was anderes. Ah, okay. Ist ja, es gibt aber mit Sicherheit jede Menge Artikel über das Thema, aber ich glaube, das gehört nicht unbedingt in die Sendung. Mhm. Aber interessant, wieder was, wo man gucken kann. Ha! Ja, schon. Tja, da muss ich sagen, unglaublich, was da so alles abging in den vergangenen Sendungen. Und ich meine, wir könnten jetzt noch stundenlang drüber reden, weil es wird immer wieder was Neues auftauchen. Nee, also ich glaube, du brauchst auch gar keine News mehr irgendwie zu präsentieren, weil wir haben schon 49 Minuten Aufzeichnung und fast 50 Minuten Aufzeichnung. Und ich werd doch noch ein paar Sachen sagen bei den News. Weißt du, soll ich die jetzt gleich sagen hier und dann kannst du auch noch deinen Senf dazu geben? Oder? Wenn du möchtest, dann hau die rein. Also jetzt können wir auch die Sendung komplett zusammen mehr oder weniger fertig produzieren. Du musst nur dran denken. An was musst du noch denken? An den wichtigsten Teilnehmer vom Endcast noch, ne? Haben wir ja vorhin erwähnt, ne? Die allererste Huldigung der allerersten Folge von dir. Die Musik. Du meinst jetzt hier diese Star Wars. Nein, die Musik. Ach so, die Musik. Ach, Entschuldigung. Ich kann nur sagen, möge die Macht mit ihm sein. Ja, natürlich. Genau. Das ist nämlich immer noch die gleiche Zero Project und immer noch der gleiche Titel Infinity. Ne? Ganz genau, so ist das. Gut, ich werde nachher die App der Woche aber nochmal separat machen. Genauso wie Community-Zuschriften kam bis jetzt noch gar nichts Großartiges rein. Es ist jetzt hier Samstag, wo wir das aufzeichnen. Ne? Da werde ich dann nochmal gucken, Montag, morgen. Aber ein paar Sachen habe ich trotzdem noch gefunden, die musste ich noch erwähnen, auch wenn ich ja schon angekündigt habe, dass die Woche eigentlich nicht viel News geben wird. Aber ich fand es so witzig, Oracle muss jetzt die Gerichtskosten sogar noch zahlen. Also nicht nur, dass die jetzt das Verfahren komplett verloren haben gegen Google, ja, und sind mit wehenden Fahnen untergegangen, ja. Google wurde von allen Vorwürfen oder fast allen Vorwürfen freigesprochen. Es ist nichts mehr übrig geblieben mit Substanz. Weißt du, was ich dazu sage? Ja? Marion! Ich sag nur, was haben wir am Anfang gesagt? Die kommen unmöglich damit durch. Ja, genau, richtig. Ja, und Gott sei Dank gibt es auch in Gerichten manchmal noch Gerechtigkeit. Das muss man sich mal vorstellen, der Rechtsstreit hat schon angefangen, da hat der Mo noch den Podcast mitgemacht. Ja. Und da war das schon mit dem Oracle der Fall. Ja. Also es geht jetzt schon einige Jahre. Und jetzt ist dann aber endlich eine Entscheidung gefallen und die fiel zugunsten von Google aus. Ein Glück, schon wäre nämlich das Programmieren von freier Software quasi nicht mehr möglich gewesen, wenn der Zugriff von APIs quasi generell unter Copyright gestellt worden wäre, die Benutzung, dann wäre es vorbei mit der normalen Programmierung, so wie wir sie kennen. Jedenfalls ohne, dass man dafür in der Firma irgendwas zahlen müsste. Aber das Gericht ist jetzt noch weiter gegangen. Oracle hat nicht nur verloren, diese Gerichtsverhandlung, sondern sie muss jetzt auch nur die Gerichtskosten von Google zahlen. Man schätzt, dass es etwas über $300.000 sind. Das ist natürlich für Oracle ein Klacks, aber trotzdem, das ist noch so eine Niederlage zusätzlich, ja, noch so eine Schmach. Ne? Und ich könnte jetzt auch ein Star Wars Zitat anbringen, ja, bei all dem, was er angestrebt hat, hat er nun eine endgültige Niederlage erlitten. Aber du kannst dir vorstellen, allein schon die Genugtuung, dass jetzt in irgendwelchen Büros bei Oracle jemand vor Wut rumbrüllt, ja, das ist wie ein Multimillionär, der einen Strafzettel bekommt. Ja? Ja. Natürlich, klar, es ist Portokasse, aber das tut weh. Das tut richtig weh. Ja. Und ist auch gut so. Das Das ist ein richtiger Stich nochmal so hinterher. Denk mal an die ganzen Java-Programmierer, die Panik gekriegt haben. Und ja. Also ja, gut, ich denke, Oracle hat Java damit auf jeden Fall ins Abseits geschossen. Ja. Weil das, glaube ich, ist das Ende von Java. Ich denke schon. Ja. Also auf jeden Fall fangen die Programmierer auch jetzt an, Python, ob es da nicht eine Alternative dafür gibt, sag aber es muss Python. Vielleicht noch was gemacht werden, ja. Python ist auch meine erste Reaktion gewesen. Ich weiß aber nicht, ob das alle Funktionen von Java wirklich ersetzen kann. Nee, nicht wirklich. Aber vielleicht macht ja Google, macht ja auch Fortschritte. Zum Beispiel haben die ja jetzt eine eigene Programmiersprache gebracht. Ich glaube, Go heißt die. Und die hat sich schon großer Beliebtheit erfreut bei den Entwicklern. Und vielleicht kann das ja auch mal was werden. Ja, auch wenn sollte ich mir vielleicht mal angucken. Hast du da schon reingeguckt? Dieses ja, es ist noch nicht so wirklich die Richtung von Java. Ja, vielleicht auch gut so, dass es nicht so ist, aber ich bin überzeugt davon, dass man mittelfristig da sicherlich noch was machen kann. Ja. Java hat ja auch nochmal so was nicht zusammenhängt eigentlich, aber JavaScript gegeben. Warum soll es nicht von Go vielleicht das Go-Jar geben oder so? Go-War oder so. Ja. Dann noch was Interessantes. Google hat Meebo übernommen. Meebo? Hatten wir denn auch nochmal drüber spekuliert, dass da vielleicht Google jetzt endlich mal was machen soll mit ihren ganzen Talk-Diensten, weil G-Talk ist ja genial, nutze ich hier permanent, aber dann gibt es noch den Messenger, dann gibt es das Google Voice und alles Mögliche und irgendwie fehlt da halt so eine einheitliche App, die quasi über diese ganzen Diensten übergreifend ist, ja, und auch ein Zugang, der wie zum Beispiel WhatsApp, ich hasse ja WhatsApp, aber es hat einen anderen Grund, das ist halt ein bisschen noch vereinfacht, mit Leuten in Kontakt zu treten. Ja. Und jetzt hat eben Google Meebo übernommen, einer von den Herstellern so eines Multi-Messaging-Systems, wo man also verschiedene Dienste mit benutzen kann. Ja. Und wer weiß, vielleicht plant da Google was damit. Ja. Angeblich soll das Team jetzt bei Google Plus arbeiten. Aber das würde ja auch passen. Wer weiß, vielleicht kommt da so ein plattformübergreifender Messaging-Dienst jetzt auf Basis von G-Talk, mit dem man sich aber auch zum Beispiel mit Skype-Chat MSN oder sonst irgendwas alles verbinden kann quasi. Rio, ich glaube, du träumst ein bisschen zu weit. Ja, nein, du darfst nein, nicht nein. vergessen, wenn unter der Flagge Google steht, ja. Na, dann ist es gleich mal was ganz anderes wie ein Anbieter, sag ich mal, der jetzt nur eine Multi-Messaging-Plattform anbietet. Ja. Weil er würde ja, oder Google würde ja dann Zugriff auf Konkurrenzprodukte oder Konkurrenzprodukte benutzen, um Multi-Messaging zu machen. Und ich glaube, das sieht wieder nach Krieg aus. Ja, aber ich glaube nicht, dass man da großartig was dagegen machen kann. Die könnten ein Gateway betreiben, sozusagen, wo dann eben die Benutzer vermittelt werden, so wie bei Jabber. Und G-Talk ist ja basiert ja auf Jabber. Von daher wäre so ein Gateway, ist sowieso schon die Frage, warum wurde das nicht gemacht? Ja. Und vielleicht, weil es eben zu kompliziert ist für die meisten Leute. Und wenn die das in einer App richtig hinkriegen, boah, dann könnten die das gut machen. Es muss halt einfach sein. Ja. Am besten eine Telefonnummer eingeben, dann muss alles funktionieren. Fertig. Ja. So sollte das aussehen. Dann ist es sowas wie bei WhatsApp. Oder vielleicht noch nicht mal eine Telefonnummer eingeben. Ja. Die Telefonnummer wird automatisch erkannt. Und dann haben wir sowas wie WhatsApp und dann ist das in Ordnung, weil ich kann zwar nicht verstehen, warum man sowas unbedingt braucht, aber offenbar nutzen es einige Leute und warum sollte dann eben Google nicht sowas angehen. Aber sind alles nur Spekulationen, müssen wir mal warten, was Google draus macht. Ne? Was die Meebo-Entwickler jetzt bei Google Plus anders machen sollten, außer eben diese Talk- und Messenger-Geschichten zu verbessern, weiß ich auch nicht. Weil was anders machen die ja nicht. Mhm. Ja gut, das werden wir dann ja bald sicherlich feststellen. Ja. Dann kurz noch erwähnenswert, Dropbox bringt ein Update für Videostreaming. Ist eigentlich schon bei uns auf den Geräten vorhanden. Also bei mir ist es schon drauf. ging still und heimlich irgendwie. Ich wusste gar nicht, dass ich da irgendwas geupdatet habe. Und zwar kann man jetzt direkt von Dropbox kann man jetzt Video-Streaming machen. Also man muss nicht das Video zuerst herunterladen, dann lokal anschauen, sondern man kann es direkt streamen übers Netz. Das funktioniert auch zumindest mit den mit MP4-Dateien bisher ganz gut. Andere Formate habe ich jetzt noch nicht getestet. Was ich auch noch nicht getestet habe, ist, wie das jetzt aussieht mit Musik von Dropbox. Allerdings dürfte bei den kleinen, teuren Speicher, bei diesem kleinen, teuren Speicherplatz, was Dropbox bietet, eigentlich auch Musik nicht unbedingt interessant sein. Ne? Ja, du bist ja auch, du hast ja gesagt, dass du mit dem Sony-Netzwerk sehr zufrieden bist. Hast du das noch, oder? Ja gut, das ist ja, das ist ein bisschen was anderes. Das ist ja quasi ein Abo, das man hat, und dann wird nicht die eigene Musik gestreamt, sondern es wird ja allgemein das, was eben dieser Anbieter im Repertoire hat, gestreamt. Richtig, du sagtest doch, der hat auch ganz ausgefallene Sachen teilweise mit dabei. Genau. Und ich meine, klar, deine Spezialitäten, die du hast, die sind da nicht dabei. Aber würde da nicht ein kleiner Speicherplatz reichen für die Spezialitäten, die man halt eben nicht über das Sony-Netzwerk bekommt? Klar, sicher, da wird schon einiges rausgehen. Allerdings habe ich auch etliche Gigabyte an erworbener Anime-Musik beispielsweise, und die, also original japanisch, ja, und die ist zum Beispiel überhaupt nicht zu finden. Allein da müsste ich schon mehr Speicher haben, als Dropbox in der freien Version zumindest mal anbietet. Nee, ist kein Problem. Ich schließe da hier an meinem Access Point schließe ich eine Festplatte an mit 2 Terabyte und verkaufe dir den Speicherplatz für, sagen wir, $500 im Monat. Ja, $500, genau, ja. Richtig. Ja, und die Upstream-Geschwindigkeit hier, also die ist zwar stinke langsam, aber ist egal. Ich meine, Hauptsache du hast Speicherplatz. Ja. Ja, aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, nein, ich habe das Abo für das Sony Music Unlimited nicht verwendet, weil ich halt ein paar Probleme hatte. Vor allem, wenn ich unterwegs bin, bis das Lied startet. Das hatte ich auch schon mal erwähnt gehabt im Test. Und ich bekomme also auch dauernd Fehlermeldungen. Das System an sich ist genial, die Musikauswahl ist auch sehr gut, allerdings technisch gibt es da ein paar Haken bei dieser Sony-Lösung. Ja. Außerdem, man muss bedenken, es sind 10 Euro im Monat, ja, und ich kann meine eigene Musik eben zum Beispiel immer noch über Google Music kostenlos streamen. Und ich bin jetzt auch, muss ich sagen, nicht ganz so der große Musikfanatiker. Ja. Also ich hab mal überlegt, wie viel Musik ich höre. Ja, das heißt, im Auto so, ja, 4-5 Stunden im Monat. Das ist alles. Und davon läuft ist meistens halt das Radio im Hintergrund, das Gedudel. Ja, daheim höre ich mir vielleicht mal das, was ich eben gesagt habe, die Anime-Musik an im Hintergrund, aber auch nur selten. Ja. Mich stört es meistens nur, wenn ich am Computer bin und höre Musik. Letzt habe ich mich durchgerungen, die Goldberg Variations mal komplett zu hören, die also quasi als Public Domain unter einer offenen Creative Commons License herausgegeben wurden, von der genialen Ishisaka heißt sie, ja, Kimiko Ishisaka, gespielt. Fasziniert, hochqualitativ, hochwertig, ja, auch im FLAC-Format runterzuladen. Die habe ich mir mal jetzt komplett angehört und da muss ich sagen, ja, das war sehr, sehr schön. Aber das kann man halt auch nicht immer hören. Da muss man Ruhe und Zeit haben dafür. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Man glaubt gar nicht, wie die Zeit schon wieder rumgeht. So brutal. Ja. Noch ein Gamepad wurde angekündigt, übrigens von Nico. Du hattest ja auch mal in einer früheren Sendung hier über die Gamepads berichtet, die da kommen. Bisher leider noch nichts auf dem normalen Markt verfügbar. Schande mal wieder über die Firmen, die denken wohl, bei uns braucht man sowas nicht. Ja. Ein Anbieter hat jetzt wieder ein neues Playpad veröffentlicht. Ob das bei uns jemals rauskommt, ist auch wieder die Frage. Wireless Gamepad für Android-Geräte. Ja. ab Android 3.0, das ist Voraussetzung, 3.0, 4.0, den braucht man dafür. Und gut, was das bedeutet, dass das Gerät optimiert ist für Tegra-Games. Also, das ist doch wieder nur Marketing-Gag oder sowas. Ja. Naja, aber auf jeden Fall sieht es schön aus. Und das wäre wirklich was. Ich würde mir wünschen, jetzt wird endlich mal ein vernünftiges Gamepad für Android herauskommen, weil mittlerweile habe ich extrem viele Spiele für Android, aber alle Spiele haben immer ein Problem, wenn es mit dem Touchscreen funktioniert. Bis auf ganz wenige Ausnahmen eben Spiele, die speziell für Touchscreen erfunden wurden. Aber ansonsten, wenn ich eben dann so ein Retro-Spiel oder auch andere Spielkonzepte, Action-Spiele oder sowas mache, dann will ich nicht mit meinem Finger das Display verdecken, sondern ich brauche dann ein Gamepad zum richtigen Spielen. Ja. Gut, Mo, ich höre schon, du musst langsam weg, glaube ich. Gell? Ja, so langsam. So langsam. Also nochmal, Mo, danke, dass du hier heute bei der Jubiläumssendung mit dabei warst, 100. Andcast-Sendung und ja. Du weißt ja, warum ich das gemacht habe, allein nur wegen deinen 200 € Überzeugungsbezahlung. Oh Mist, nein. Nein, Quatsch. Auf jeden Fall hat es mich gefreut, nochmal mitmachen zu dürfen und ja, ich kann nur sagen, mach weiter so wie bis jetzt und wer weiß, vielleicht komme ich irgendwann mal wieder dazu. Jetzt hast du vielen Leuten wieder Hoffnung gemacht. Ja gut, ich meine in 10, 15 Jahren. Okay. Also so mit Krückstock und langer Bart und dann... Android Version 6. Ja. Nein, also kann nur sagen, Rio, mach einfach weiter so und ich werde die Sendung auch nach wie vor verfolgen. Ich habe zwar nicht immer alle Sendungen jetzt gehört, aber viele doch schon und ja. Okay. Super. Zumindest bleibe ich dir als Zuhörer noch treu. Das ist schon was. Das ist wichtig. Okay, also danke, Mo, dass du hier warst und dann sage ich auch zu dir Tschüss. Tschüss. Und tschüss, liebe Zuhörer. Ich wünsche euch alles, alles, alles Gute. So, das geht ja jetzt schon richtig lange und deswegen mache ich es ganz, ganz kurz. Es kam heute auch nicht viel im Community-Teil die Woche. Vielleicht wolltet ihr mich nicht mit Fragen bombardieren, wegen der Vorbereitung zu der 100. Sendung, oh, das ist ja rücksichtsvoll für euch. Aber zu der 100. Folge habe ich dann auch gesagt oder geschrieben, dass sie teilweise gerade aufgezeichnet wird und hat noch irgendjemand etwas zu sagen und da kam dann von Philbo natürlich Mo und Markus dabei, ja, hast ja gehört, jetzt Front, ne? Hau rein, sagte Arvid, ich freue mich drauf. Thomas sagt, super, ich freue mich schon auf Montag. Metzberg, nein, weiter so, auf geht's zur 200. Ja, nicht zu sagen, aber weiter geht's zur 200. Sehr schön. Auf jeden Fall, straight away. Und da Philbo nochmal, heute ist der große Tag. Vorfreude ist die schönste Freude, aber ich denke und hoffe, das hören heute mehr. Und Steffen Kometz sagt, bin gespannt. Ja. Und soweit sind wir jetzt. Ja, Ende schon fast. Die App der Woche haben wir noch. Und da habe ich diesmal Train Conductor 2 USA ausgesucht. Ein Spiel, das ich eigentlich schon längere Zeit auf meinem Tablet habe, auf dem Samsung Galaxy Tab. Und irgendwie habe ich das nie geschafft, das als App der Woche zu nehmen. Weil immer wieder was anderes dazwischen kam, aber diesmal nehme ich das, weil es hat es verdient. Es hat es wirklich verdient. Es ist ein schönes, kurzweiliges Spiel. Es hat jetzt keine grafische Maßstäbe, wird es jetzt keine setzen, aber es macht auf jeden Fall Spaß und so schlecht ist die Grafik auch nicht. Es gibt jede Menge Levels, die es freizuschalten gilt. Das ist teilweise gar nicht so einfach. Am Anfang ist es ein ganz einfaches Hin- und Herschieben von Zügen. Und das wird aber ziemlich schnell. Ganz kurz, worum geht's? Also ihr seid ein Bahnhofsvorsteher und müsst Weichen sozusagen stellen. Und das hört sich leichter an, als es dann in der Regel ist, denn es kommen je nach Level einige Züge gleichzeitig auf euch zugerast. Und das bedeutet dann, dass ihr alle Hände voll zu tun habt, es so zu machen, dass diese Züge nicht miteinander kollidieren. Das wird sehr, sehr stark. Es gibt fantasievolle Levels, beispielsweise das New York City Level, Las Vegas Grand Canyon, Roswell. Es gibt aber auch ein Geisterlevel, beispielsweise, in dem ihr Geisterzüge hin und her schieben müsst. Und es ist wirklich schön, es gibt verschiedene Spielmodi, Survival Mode, Challenge Mode, ja, und viel, viel mehr noch. Ja. Oh, das Ganze kann man eben, wie gesagt, auf dem Telefon, auf dem Smartphone und auch auf dem Tablet spielen. Mit 1 GHz Single-Core-Prozessor läuft es sehr, sehr gut schon. Das Ganze gibt's für 1,59 Euro in der Vollversion. Es gibt allerdings auch eine Free-Version. Aber die Vollversion für 1,59 mit 19 Megabyte Größe, die macht richtig schön Spaß. Funktionieren tut das Ganze ab Android 2.1 aufwärts. Und ja, kann ich nur empfehlen, schaut's euch mal an. Dann war's das für diese Woche von der Folge 100. Man glaubt es kaum. Ich könnte mir das richtig fassen. Ja. Aber es ist tatsächlich verbracht. Und damit gebe ich euch die Daten durch, wie ihr mich erreichen könnt. Für Kritik, Information, Anregungen, eigene Beiträge, die ihr vielleicht einschicken möchtet. Wenn ihr also was aufgenommen habt, schickt es mir. Ihr könnt mich erreichen unter Google Plus, einfach oben der Suche Plus Ancast eingeben. Oder per E-Mail ancast@thenetcasts.com. Und auch die ganzen Seiteninformationslinks findet ihr auf ancast.thenetcasts.com. Da immer auf die Mehrzahl achten. Ich sag's seit 100 Folgen, ja. Thenetcasts.com mit S hinten an. Und damit eine schöne Woche. Bleibt gesund und haltet die Antennen steif bis zur 101. Tschüss.